zogen zwei Grenadier. Die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurige Mär, dass Frankreich verloren gegangen. Besiegt und geschlagen das tapfere Heer und der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier, wohl ob der kläglichen Kunde, der eine sprach: Wie weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde. Der andere sprach: Das Lied ist aus, auch ich möcht mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besseres Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen. Gewähr mir, Bruder, eine Bitte. Wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde. Das Ehrenkreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen, die Flinte gib mir in die Hand und gürt mir um.